4. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. In Istanbul. Die blaue Moschee in Istanbul. Ja, ich kenne die blaue Moschee in Istanbul. B. Innsbruck? Wo liegt denn Innsbruck? Entschuldigung, wo liegt denn Innsbruck? C. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. D. Patras und Athen? In Patras und Athen? Warst du schon mal in Patras und Athen? E. Aus Prag. Aus der tschechischen Hauptstadt, aus Prag. Pavel kommt aus der tschechischen Hauptstadt, aus Prag.